Meine Damen und Herren, es ist Samstag, hier beginnt ein neues Niemandsland. Genauer gesagt haben wir heute Samstag, den 16. Mai 2015. Willkommen! Frühling im Niemandsland. Heinrich Heine, das Sklavenschiff. Der Supercargo Mynheer van Kölk. Das Gedicht stammt aus Heines nachgelassenen Gedichten 1853 und 1854. Die Musik spielt das Attila Zoller Quartett. Der Sprecher ist Gerd Westphal. Der Supercargo Mynheer van Kölk sitzt rechnend in seiner Kajüte. Er kalkuliert der Ladungbetrag und die probablen Profite. 600 Neger tauschte ich ein, spottwohlfeil am Senegalflusse. Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, wie Eisen vom besten Gusse. Ich hab zum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben, gewinne daran 800%, bleibt mir die Hälfte am Leben. Bleiben ja Neger 300 nur im Hafen von Rio Janeiro. Zahlt dort mir 100 Dukaten per Stück das Haus González Pereiro. Da plötzlich wird Mynheer van Kölk aus seinen Gedanken gerissen. Der Schiffschirurgius tritt herein, der Doktor van der Smissen. Das ist eine klapperdürre Figur, die Nase voll roter Warzen. Nun, Wasserfeldscherer, ruft van Kölk. Wie geht's, meinen lieben Schwarzen? Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht: Ich bin zu melden gekommen, dass heute Nacht die Sterblichkeit bedeutend zugenommen. Im Durchschnitt starben täglich 2, doch heute starben 7. 4 Männer, 3 Frauen. Ich hab den Verlust sogleich in die Klatte geschrieben. Ich inspizierte die Leichen genau, denn diese Schelme stellen sich manchmal tot, damit man sie hinabwirft in die Wellen. Ich nahm den Toten die Eisen ab und wie ich gewöhnlich tue, ich ließ die Leichen werfen ins Meer des Morgens in der Frühe. Es schossen alsbald hervor aus der Flut Haifische, ganze Heere. Sie lieben so sehr das Negerfleisch. Das sind meine Pensionäre. Sie folgten unseres Schiffes Spur, seit wir verlassen die Küste. Die Bestien wittern den Leichengeruch mit schnupperndem Fraßgelüste. Es ist possierlich anzusehen, wie sie nach den Toten schnappen. Die fasst den Kopf, die fasst das Bein, die anderen schlucken die Lappen. Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich vergnügt um des Schiffes Planken und glotzen mich an, als wollten sie sich für das Frühstück bedanken. Doch seufzend fällt ihm in die Red van Kölk. Wie kann ich lindern das Übel? Wie kann ich die Progression der Sterblichkeit verhindern? Der Doktor erwidert: Durch eigene Schuld sind viele Schwarze gestorben. Ihr schlechter Odem hat die Luft im Schiffsraum so sehr verdorben. Auch starben viele durch Melancholie, dieweil sie sich tödlich langweilen. Durch etwas Luft, Musik und Tanz lässt sich die Krankheit heilen. Da ruft van Kölk: Ein guter Rat. Mein teurer Wasserfeldscherer ist klug wie Aristoteles, des Alexanders Lehrer. Musik! Musik! Die Schwarzen sollen hier auf dem Verdecke tanzen. Und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert, den soll die Peitsche kuranzen. Heinrich Heine, das Sklavenschiff. Vor circa 500 Jahren kamen die ersten afrikanischen Sklaven in die sogenannte Neue Welt. Bereits wenige Jahre nach der Entdeckung der Neuen Welt durch die Europäer fehlten den Kolonialherren dort billige Arbeitskräfte. denn die neuen Machthaber wüteten mit Waffen, Zwangsarbeit und eingeschleppten Krankheiten unter der indigenen Bevölkerung. Bald waren die Kolonien nur mehr dünn besiedelt und es mussten Fremde her, um die Ausbeutung der eroberten Gebiete voranzutreiben. Von den Schwarzafrikanern hieß es, sie seien kräftiger als die Indianer und zudem gegen die meisten Krankheiten resistent. Um 1505 liefen die ersten Schiffe die Küste Westafrikas an, um Sklaven für die Karibik zu laden. Der transatlantische Sklavenhandel entwickelte sich zu einem lukrativen Geschäft, aus dem zunächst vor allem Portugal, dann auch die übrigen europäischen Seehandelsmächte Gewinn zogen. Insgesamt wurden etwa 11 Millionen Afrikaner in die Karibik sowie nach Nord- und Südamerika verschleppt, wo sie meist unter übelsten Bedingungen arbeiten mussten und rechtlos der Willkür der Herren ausgeliefert waren. Wohl mehr an die 20 Millionen starben schon bei der Gefangennahme in der Heimat bzw. während der Verschleppung innerhalb Afrikas oder in Ketten auf den Sklavenschiffen. Erschütternd, das Gedicht von Heinrich Heine, das Sklavenschiff, das wir eingangs hörten, und erschütternd auch, dass es in unseren heutigen Tagen immer noch weltweit Sklaven gibt, sogar hier in diesem sogenannten freien und demokratischen Europa leben Hunderttausende von Sklaven und in sklavenartigen Verhältnissen gehaltene Menschen, denken wir an die Tausende und Abertausende von Zwangsprostituierten in den extremsten, fürchterlichsten Bedingungen. Hierzu ein paar Zahlen. Die afrikanischen Sklaven bis 1867, da wurden nach Südamerika verschleppt 5,5 Millionen, in die Karibik 5 Millionen, nach Nordamerika eine halbe Million. Mit Geschichte Politik machen. Im täglichen Leben, wie in der großen Politik, wäre einiges gewonnen, wenn wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen könnten. Doch in der Wirklichkeit ist es eher umgekehrt. Häufig missbrauchen Politiker und Publizisten historische Beispiele, um mit schiefen Analogien ihre Interessen durchzusetzen oder Gegner zu diskreditieren. Umso wichtiger ist es, solcher Geschichtspolitik mit historischer Aufklärung entgegenzutreten. Beim Nachdenken über die Vergangenheit neigen wir immer wieder dazu, frühere Zeitumstände mit gegenwärtigen gleichzusetzen. Doch historische Analogien erweisen sich oft als trügerisch. Hatte US-Präsident George W. Bush recht, als er im Jahr 2003 die Besetzung des Irak mit dem Besatzungsregime in Deutschland nach 1945 verglich und der amerikanischen Besatzungspolitik im Irak einen ähnlich dauerhaften Erfolg prognostizierte? Angesichts der politischen und militärischen Entwicklung erwies sich dieser Vergleich wenig später als falsch. Bushs Griff in die Geschichte ist dennoch lehrreich. Der US-Präsident versuchte, das positive Selbstbild zu mobilisieren, das die Amerikaner vom militärischen Eingreifen der USA im Zweiten Weltkrieg haben, und rief damit starke Emotionen wach. Denn die US-Soldaten haben damals, so das Selbstbild, aufopferungsvoll für eine gerechte Sache gekämpft. Sie waren die Guten, the Goodies. So sollte es Bushs Analogie zufolge auch im Irakkrieg sein. Bei historischen Nutzanwendungen durch Machteliten ist Vorsicht geboten, da sich der Manipulation ein weites Feld eröffnet. Die Geschichte wird herangezogen, um gegenwärtigen politischen Zwecken zu dienen. Charakteristisch für diese Indienstnahme ist gerade der Appell an die Emotionen mit Hilfe historischer Stereotype und zurechtgemachter, verkürzter Geschichtsbilder. Statt eines kritischen Blicks wird der Mythos und das Wirken schicksalhafter Kräfte beschworen. Es werden Rituale inszeniert, um den Mythos im Bewusstsein zu verankern. Denkmäler, Weihestätten, Aufmärsche, die Schulbücher mit der richtigen Geschichtsversion nicht zu vergessen. Bis in die jüngste Vergangenheit waren die Deutschen selbst Gefangene politischer Mythen. Die große Legende über das Ende des Ersten Weltkriegs, nach der das angeblich im Felde unbesiegte deutsche Heer von linken Vaterlandsverrätern und Sozialdemokraten zur Kapitulation gezwungen worden sei, steht beispielhaft für die Mythenbildung seitens der rechten deutschen Machteliten. Diese Dolchstoßlegende erwies sich als eine der scharfen propagandistischen Waffen gegen die Weimarer Demokratie. Auch nach 1945 kam das politische Selbstverständnis der neuen Bundesrepublik nicht ohne historische Mythenbildung aus. Nach Auffassung der bürgerlich-demokratischen Parteien in Westdeutschland war die Niederlage der Weimarer Republik und die nationalsozialistische Machtergreifung das Resultat des gleichzeitigen Angriffs zweier extremistischer Kräfte, der Nazis und der Kommunisten. Mit dieser Auffassung wurde die Tatsache weggewischt, dass das deutsche Bürgertum selbst in seiner großen Mehrheit antidemokratisch eingestellt gewesen war und die Nazi-Herrschaft begrüßt hatte. Aber die historische Legende von den beiden extremistischen Zerstörern Weimars passte gut in eine Geschichtspolitik, die auf der Totalitarismusdoktrin basierte. Zwischen Faschismus und Sozialismus, zwischen Rot und Braun, setzte sie ein Gleichheitszeichen. Das geschichtspolitische Ziel? Die bürgerlichen Schichten Deutschlands sollten nicht mehr als Wegbereiter des Nationalsozialismus, sondern als dessen Opfer dastehen. Für die Geschichtspolitik von Machteliten ist eine angemaßte Opferrolle von zentraler Bedeutung. Lange Zeit wähnten sich die Deutschen als Opfer des französischen Erbfeindes oder später des perfiden Albion, Großbritannien. Sich als Opfer zu fühlen, führt zu kollektiven neurotischen Reaktionen und die eigene Aggression wird als Befreiung aus dem Opferschicksal gerechtfertigt. Die serbische Geschichtsmythologie deutet die Schlacht auf dem Amselfeld gegen die Türken im Spätmittelalter als großen Abwehrkampf gegen das Osmanische Reich, bei dem sich die Serben für das christliche Abendland opferten. Serbiens Anspruch auf das Kosovo, in dem das Amselfeld liegt, wurde nicht zuletzt mit dieser Opfermythologie gerechtfertigt. Eine mit der kollektiven Opferrolle operierende Geschichtspolitik muss von der Unschuld der eigenen Nation ausgehen. Alles, was die historische Unschuld befleckt, darf nicht wahr sein. So spielen die nationalkonservativen Kräfte Polens bis heute die Tatsache herunter, dass es in Polen 1941 und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs antijüdische Pogrome gab. Wer so stark um die Anerkennung des eigenen Opferstatus ringt, gerät leicht in eine Opferkonkurrenz um das je größere Leid. Diesen Zwecken dient eine affirmative, um Reinhaltung der eigenen Weste besorgte Geschichtspolitik. Geschichtspolitik findet dort die leichteste Nahrung, wo ungelöste Probleme auf der Gesellschaft lasten und wo der Legendenbildung kein kritischer Widerstand entgegengesetzt werden kann. Aber auch unter demokratischen Verhältnissen, wo der staatliche Zugriff auf Geschichte schwierig ist, erleben wir immer wieder neue Versuche, umstrittene politische Entscheidungen mit angeblichen Lehren aus der Geschichte zu rechtfertigen. Ein eklatantes Beispiel aus der Bundesrepublik Deutschland stellt der Versuch des damaligen Außenministers Joschka Fischer dar, die Luftangriffe auf Serbien 1999 mit der Parole »Nie wieder Auschwitz« zu rechtfertigen. Damit stand die Suggestion im Raum, die Aggression Serbiens gegen die Kosovaren sei vergleichbar mit der Ermordung der Juden durch die Nazis. Weil seinerzeit nichts für die Rettung der Juden getan worden sei, dürfe sich ein solches Versäumnis nicht wiederholen. Gegen die Kritik staatlicher Geschichtspolitik mag man einwenden, dass es schließlich zu den Aufgaben des Staates gehört, das historische Bewusstsein wachzuhalten, sei es durch die Errichtung von Museen und Gedenkstätten, durch den Unterhalt von Erinnerungsorten oder durch Wettbewerbe und staatliche Forschungseinrichtungen. Doch gerade das Terrain der Kulturpolitik eröffnet mannigfache Möglichkeiten für Manipulation und falsche Vereinnahmung. Und die Erfahrung lehrt uns, dass die einzig angemessene Rolle des Staates die des Zahlmeisters sein muss, der im Bereich der Geschichtsbetrachtung Sorge dafür trägt, dass 100 Blumen blühen und 100 Schulen miteinander wetteifern. Mit Geschichte Politik machen ist ein Artikel aus dem Atlas der Globalisierung von 2015. Literaturhinweise. Wir empfehlen das Buch von Heinrich August Winkler, der ist Herausgeber, Griff nach der Deutungsmacht zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland. Erschienen in Göttingen beim Verlag Wallstein 2004. Ferner empfehlen wir Bernd Wagner, ebenfalls Herausgeber, Jahrbuch für Kulturpolitik 2009, Thema Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, Essen 2009. Dann, herausgegeben von Thomas Flier und Elfriede Müller, das Buch Vom kritischen Gebrauch der Erinnerung, erschienen in Berlin beim Dietz Verlag 2009. Norbert Frey, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Geschichte im 20. Jahrhundert? Ein Tagungsbericht, erschienen in Göttingen, im Verlag Wallstein 2006. Und Klaus Leggewi, Der Kampf um die europäische Erinnerung, ein Schlachtfeld wird besichtigt, erschienen bei Beck in München im Jahr 2011. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Wenn alles ruhig und dunkel wird und du mit dir alleine bist, wenn in der Welt, die dich umgibt, jeder vertraute Glanz erlischt, wenn du, wo du zu Hause bist, dich wie ein Gast, ein Fremder fühlst, mit gekauften Passpapieren und schlecht gefälschten Lebenslauf. Wenn die Bücher im Regal und die Musik, mit der du lebst, auf einmal schal und billig wird. Wenn du dich reden hörst und denkst, dass nur Berechnung darin ist, mir nur noch lächerlich erscheinen, weil sie so alt und hilflos sind. Wenn die Person, mit der du lebst, dich immer weniger versteht und die Person, mit der du schläfst, dich auf einmal nicht mehr. Dann weißt du eines ganz genau. Dann weißt du eines ganz genau. Dann weißt du eines ganz genau. Auch wenn's dir anders lieber wär, dass das einfach das war Kante von seiner LP bzw. CD. Als LP ist die übrigens auch rausgekommen. Die Tiere sind unruhig von 2008. Mittlerweile im Studio auch Werner eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Was gibt's Neues? Was ist passiert unterwegs auf der Straße? Nee, da passiert was sehr häufig passiert in letzter Zeit. Summer in the City, brutale Temperaturen, aber gut, ich muss zugeben, es freut mich, es freut mich. Ich lebe einfach lieber im Sommer. Jetzt auf der anderen Seite kriegt man fast ein schlechtes Gewissen, ne? Weil dann hast du sofort wieder den Klimamantel im Kopf, aber am besten sprechen wir da. Im Kopf und am Hals. Ja. Übrigens, was hat Kante gerade gesungen? Dann weißt du genau, dass ein Fakt die Leben die Wahrheit ist oder sowas? Ja, das Lied heißt die Wahrheit. Ein Fuck hat er, oder was hat er gesagt? Ja, ich weiß es nicht, du hast es ja gehört. Du musst ich habe es eben nicht genau gehört. Dann weißt du genau, ich geb dir mal den Text. Der Fuck die Wahrheit ist oder dass... Das Fakt, der Faktum Fakt, die Wahrheit ist. Weil manchmal ist die Wahrheit ja auch ziemlich fucking, ne? Aber gut, lassen wir es gut sein. Worüber wolltest du sprechen? Ja, ich habe schon gesprochen, und zwar mit Mela, über ein Thema, das die Medien, die offiziellen Medien, absolut klein kochen. Das ist ein Thema, das aber viele, viele Hunderte und Tausende von Menschen und Familien betrifft und beschäftigt. Das ist der brutale, konstante und rücksichtslose Abbau von Arbeitnehmerrechten hier in diesem Land. Hören wir mal rein in die Reportage und danach sprechen wir ein bisschen über die Sache. Das war übrigens letzten Samstag auch hier im Zentrum von Barcelona. Hallo Mela, wie geht's? Gut, danke für die Einladung. Hallo Daddy. Ich habe euch heute einen Artikel mitgebracht und ich bin sehr glücklich darüber, dass Radio Contrabanda einen Raum dafür stellt, weil in den meisten Medien wird das, worüber ich heute mit euch spreche, totgeschwiegen. Es handelt sich um einen Streik, der vor unser aller Augen im Moment abläuft, aber über den die sogenannten Qualitätsmedien so gut wie nicht berichten. Erzähl mal. Telefonica Movistar, der Kampf geht weiter. Streikende Subunternehmer und Selbstständige von Telefonica Movistar hatten durch Besetzung des Congress Mundial Mobile Center Verhandlungen erzwungen. Diese wurden jedoch nie geführt. Jetzt gibt es einen Plan B. Der Kampf geht weiter. Am vergangenen Samstag erlebten die Angestellten des Telefonica Movistars Ladens, der sich im Erdgeschoss des Hauptsitzes des multinationalen Konzerns im Zentrum Barcelonas befindet, eine Überraschung. die seit über einem Monat streikenden Selbstständigen und Subunternehmer des multinationalen Kommunikationskonzerns waren in das Geschäft eingedrungen und verkündeten ihre Absicht, das Gebäude zu besetzen, bis die Telefonica-Geschäftsführung bereit sei, Verhandlungen über die von ihnen gestellten Forderungen aufzunehmen. Kurz nach 1 Uhr war das Streikkomitee zusammen mit Unterstützerinnen aus sozialen Bewegungen wie der Plattform gegen Zwangsräumungen, der PAK, der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CGT und der antikapitalistischen Wahlplattform Kandidatur der Volkseinheit KUB an Sicherheitskräften vorbei ins Erdgeschoss gelangt und informierte die interessierten Kunden über den Streik und die harte Haltung von Telefonica. Aizol Ruiz vom Streikkomitee erklärte gegenüber der Presse, dass das Gebäude erst verlassen würde, wenn Verhandlungen zugesagt würden. Knapp eine Stunde später wurde der Verkaufsraum geschlossen und das Personal konnte nach Hause gehen. Bullenpatrouillen, die vor das Gebäude gefahren waren, gaben die Auskunft, dass sie bis zum üblichen Geschäftsschluss um 21.30 Uhr nicht räumen würden. Im Gebäude selbst war die Stimmung kämpferisch und festlich. Die über 100 Besetzerinnen und Besetzer wurden durch zahlreiche Unterstützerinnen mit Essen und Getränken versorgt und gegen Abend zeigte die Besetzung schließlich Erfolg. 3 Mitglieder des Streikkomitees wurden gegen 21 Uhr von Boris Villarasau, einem der Generaldirektoren des Multis, sowie dessen Präsidenten Kim Fauder empfangen, die sich schriftlich verpflichteten, am 11. Mai um 20 Uhr mit Vertretern des Komitees über die 3 prinzipiellen Forderungen zu verhandeln. Der einzigen Forderung, dass die Besetzer das Gebäude verlassen sollten, wurde unmittelbar nachgekommen. Aizol Ruiz wertete die Besetzung als Erfolg. In einem den Streikenden erstmals von Seiten der konventionellen Medien gewährten Forum erklärte das Mitglied des Streikkomitees, dass die Aufnahme der Verhandlungen ein erster Schritt sei, da der Konzern bisher jegliche Forderungen mit der Begründung abgelehnt hatte, dass es sich bei den Streikenden nicht um Firmenangestellte handle. Als eine Delegation des Streikkomitees sich dann am Montagabend einfand, war von Verhandlungen allerdings keine Rede mehr. Kim Fauder war nicht allein. Ihm leisteten der Präsident von ADEMI, der Vereinigung der Firmen des Sektors, die Verantwortliche der juristischen Abteilung Telefonicas sowie eine Mediatorin der Mossos de Squadra Beistand. Fauder verweigerte die Verhandlungen und überreichte der Delegation ein Schreiben, in dem er seine Verpflichtung zur Verhandlungsaufnahme mit der Begründung zurücknahm, er habe sich dazu gezwungen gesehen, da er die Sicherheit der Klienten, Angestellten und der Einrichtung des Gebäudes nicht gefährden wollte. Durch die illegale Besetzung habe er sich unter Druck gefühlt, werde jedoch nicht über die Forderungen verhandeln. Zudem wies er auf die Verhandlungen mit den Comisiones Obreras und der UGT hin, die am 5. Mai ein Abkommen unterzeichnet hatten, das das sofortige Ende des Streikes beinhaltete. Dieses Abkommen wurde jedoch von den Streikkomitees abgelehnt. Aizol Ruiz, selbst Mitglied der UGT und Präsident des Komitees des Subunternehmens Quadronic, beklagte, dass die beiden Gewerkschaften nicht einmal die Meinung des Komitees bezüglich der Vereinbarungen erfragt hätten. Die Verhandlungen seien jetzt zwar gescheitert, so Ruiz, aber der Kampf geht weiter. Am Donnerstag kam es zu mehreren dezentralen Aktionen gegen Movistar-Niederlassungen. In Reus, Sabadell, Villanova und an verschiedenen Orten Barcelonas wurden vor Läden Kundgebungen abgehalten, Aufkleber an die Scheiben angebracht und Slogans gesprüht. Durch einen Sabotageakt blieben in Villanova 600 Movistar-Kunden ohne Netz. Die Subunternehmer und Selbstständigen des Telefon- und Internetriesen befinden sich seit dem 28. März im Streik. Was in Madrid auf lokaler Ebene begonnen hatte, dehnte sich am 7. April landesweit aus. Die Forderung der Streikenden ist die sofortige Aufhebung des kürzlich in Kraft getretenen Folgearbeitsvertrages. Stattdessen fordern sie würdige Arbeitsverträge für alle, die unter anderem das Recht auf Krankengeld und Rente sichern. Inbegriffen sind gerechte Löhne, denen der festangestellten Telefonica Movistar-Mitarbeiter entsprechend, eine geregelte 40-Stunden-Woche und eine Festlegung vom bezahlten Mindesturlaub sowie die Garantieübernahme der Sicherheit am Arbeitsplatz seitens des Konzerns. Ebenfalls fordern sie, dass die Arbeitsmaterialien sowie die dafür notwendigen Fahrzeuge gestellt werden und dass der Konzern all diejenigen wieder festanstellt, die dies beantragen. Die Vertragsdauer soll auf 2 Jahre festgesetzt werden. Bisher war es üblich, jedes Jahr neu zu verhandeln. Das von der konservativen PP-Regierung vor 3 Jahren erlassene Arbeitsgesetz hatte die in der Vergangenheit erkämpften Arbeitsrechte ausgehebelt und den Unternehmen bei den Verhandlungen jegliche Rechte zugesichert. In diesem Zusammenhang stehen auch die jährlichen Vertragserneuerungen. Weiterhin wird verlangt, dass es keine Repressionsmaßnahmen gegen die Streikenden gibt. Der Streik, der sich gegen die prekären Arbeitsbedingungen richtet, die sich unter anderem in einem Lohn von 700 bis 800 Euro pro Monat bei einem Arbeitstag von 10 bis 12 Stunden täglich an 7 Tagen der Woche manifestieren. Zudem müssen die Subunternehmer und Selbstständige das gesamte Arbeitsmaterial, die Arbeitskleidung, Fahrzeuge sowie den Treibstoff selbst stellen. Trotz der guten Organisation sind die Streikenden auf Solidarität und Spenden angewiesen. Dazu gibt es lokale Streikkassen. Solidarität mit den streikenden Arbeiterinnen und Arbeitern von Telefonica Movistar. Ja, danke Mela. Also es gibt eine sogenannte Streikkasse, eine Caja de Resistencia. Da geht ihr zu http://telefonica.blogspot.com/p/cajas-de-resistencia. Da findet ihr alles Nötige, um euch aktiv, solidarisch, auch am finanziellen Teil dieses Streiks, der, wie man weiß, immer etwas kostet, zu beteiligen. Vielen Dank. Wir werden weiterhin über den Verlauf dieses Streiks berichten. Ja, danke schön an Contrabanda für den Raum, den ihr, den Beitrag und vor allem auch den streikenden Movistar-Arbeiterinnen und Arbeitern gegeben habt. Und von hier aus nochmal unsere Solidarität. La lucha continúa. Sehr interessant an dieser Reportage ist auch, dass die Mehrheitsgewerkschaften UGT und Comisiones Obreras ohne das Wissen des Streikkomitees eine Vereinbarung mit der Geschäftsleitung von Movistar unterschrieben haben, wo man die Interessen der arbeitenden Menschen nicht berücksichtigt hat. Und das kommt auch in dieser Reportage raus. Die rufen natürlich auch, wir fühlen uns nicht vertreten von diesen Gewerkschaften. Ja, also fand ich auch sehr interessant, wenn es um diese staatstragenden Gewerkschaften geht, wie UGT und Comisiones Obreras, dann erfährt man wirklich mehr über da über das, was abgeht, ne? Zum Beispiel, wenn es um Panrico geht oder um Coca-Cola, da wird wesentlich mehr darüber und ausführlicher berichtet in der Presse. Jetzt bei Movistar steht dahinter eher die CGT, eine anarchistische Gewerkschaft, und eben gerade nicht diese zwei großen Gewerkschaften. Also das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, wo man noch weniger erfährt über Movistar. Ist bei DHL wird ja auch gestreikt. Da steckt wieder eine andere anarchistische Gewerkschaft dahinter, die CNT. Und das kommt natürlich alles dazu, ja, diese Überlegungen. Ja, es gibt ja so etwas wie regimetreue Gewerkschaften und eben freie Gewerkschaften, und wir unterscheiden da natürlich auch ganz klar, einfach nur durch Beobachtung, welche Gewerkschaften regimetreu sind, das heißt, die sich nahtlos einfügen in den großen Bluff und das große Ritual vom freien Westen, und eben die wirklichen, die wahren Gewerkschaften. Ich werde auch nie vergessen, der junge Mann, der mit einem Lautsprecherwagen, mit einem kleinen selbstgebastelten Lautsprecherwagen am 1. Mai durch die Innenstadt fuhr und rief: Bitte, bitte, wo sind die wirklichen Gewerkschaften? Gebt uns richtige Gewerkschaften. Wir brauchen richtige Gewerkschaften. Immerhin, die UGT oder die UGT auf Spanisch ist eine richtige Gewerkschaft, die noch die Arbeitnehmerinteressen vertritt und ja, verteidigt und dafür kämpft. Also ich würde natürlich nicht diese zwei großen Gewerkschaften von vornherein als unsere Feinde bezeichnen. Ich meine, was die machen, hat in gewisser Weise auch Sinn, weil sie halt immer noch wenigstens versuchen, legale Möglichkeiten zu finden und sicher einen großen und wichtigen Anteil daran haben, dass viele Leute immer noch ihre Rechte verteidigen können und so ein Minimum von Konditionen noch garantiert ist. Man, wenn die nicht da wären, dann wird's ja noch schlimmer aussehen. Also das scheint mir klar zu sein. Auf der anderen Seite sind sie eben dermaßen konservativ, dass sie eben sich nicht trauen, so ein bisschen mehr ranzugehen an die Grenze der Legalität, ja. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass es also mindestens bei Kommissionis, innerhalb von Kommissionis auch eine andere Fraktion gibt, die versucht, da ein bisschen radikaler vorzugehen. Leider sind sie noch sehr weit davon weg, dass sie da wirklich rankommen. Es ist ja auch bekannt, wie schwer praktische Gewerkschaftsarbeit auf der Kampfebene eigentlich ist. Man muss ja immer gucken, dass man die Kollegen hinter sich hat und dann setzt man sich mit den Unternehmern an den Verhandlungstisch und muss natürlich auch bluffen und sagen, wir können die Kollegen nicht länger zurückhalten, die sind bereit zum Streik. Dabei stimmt das oft auch gar nicht so, dass eben immer nur eine kleine Minderheit der Kollegen etwas machen würden. Der Rest hat Angst und würde sich erstmal so schnell gar nicht beteiligen an einem Streik oder an einem Warnstreik. Ich kenne das selber damals aus Berlin, als ich für die HBV, für die Gewerkschaft gearbeitet habe im Betrieb. Und das ist eben die Praxis, die ist nicht einfach. Und da wird mancher Gewerkschaftler frustriert und unterschreibt dann irgendeinen Wisch, den man ihm hinhält. Ich will das auch nicht entschuldigen, aber die Praxis ist leider grau und oft auch langweilig und trübe. HBV, das ist Handel, Banken und Versicherung. Ja, die gibt's heute nicht mehr. Die heißen heute Verdi. Ja. Aber gut, ich meine, heutzutage haben wir die HBV gibt's nicht mehr, den HSV gibt's vielleicht auch bald nicht mehr. Aber gut. Ja, die vertraten damals die Verlage und die Buchhandlungen. Ich war dann also eben im Bereich Buchhandel und Verlage. Da gehörten auch noch die Banken zu und die Versicherungen. Deshalb hieß das Handel, Banken, Versicherungen, HBV. Ja, die Praxis ist eben mühselig. Es ist eine Ebene, die man mit Mühen durchquert und dann versucht, den Berg raufzugehen. Und dann kullert man auf halber Strecke wieder runter. Ja, also man muss da wirklich aufpassen. Wenn man über die großen Gewerkschaften redet, auch wie die in den Betrieben eben, in den einzelnen Betrieben vorgehen und so, es ist natürlich sehr leicht, immer zu sagen, ihr der Gewerkschaften, ihr macht nichts, ihr tut zu wenig und so. Aber ich meine, das ist halt das große Problem. Jedes Gremium, jede Gruppe, jedes Comité de Empresa, jeder Betriebsrat, jede Partei incluso, ist immer natürlich nur so stark wie die Leute, die dahinter stecken, also die sie wählen, die sie und wenn sich da nichts tut in der Belegschaft, wenn da auch jeder nur versucht, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen und sich nicht organisiert und nicht unterstützt, wenn es mal einen vernünftigen Betriebsrat zum Beispiel gibt, ne, dann kann der Betriebsrat natürlich auch nichts machen. Ne, das vergisst man eben auch sehr oft. Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlank genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, geht uns beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Aus dem August Mackerhaus in Bonn grüßen wir die Hörer der Sendung Niemandsland in Barcelona 91.4 FM. Ja, und ich grüße das August Mackerhaus zurück von Barcelona, die Angestellten des August Mackerhauses in Bonn. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Bertolt Brecht aus der Drei-Groschen-Oper. Noch ein Thema, das die Öffentlichkeit in Deutschland aufwühlt, beschäftigt, empört, wütend macht, ist das Thema Verrat und Verräter. Bespitzelungsaffäre weitet sich aus. Es ist ja auch ein Riesending, was da passiert ist. Man kann es wirklich gar nicht krass genug beschreiben. Man muss sich immer noch an den Kopf fassen und fragen, wie ist denn sowas möglich? Wer hätte das gedacht? Wir haben doch damals in den 80er Jahren als Schullektüre George Orwells 1984 gehabt. Beziehungsweise in den 60ern und 70er Jahren. Das Buch ist ja schon, glaube ich, Ende der 60er geschrieben worden. Big Brother is watching you. Ein Spitzelregime, das wirklich Tag und Nacht pausenlos die Menschen des Planeten aushorcht, ausspitzelt, ihre Fotos, ihre Daten, ihre persönlichen Briefe, alles speichert, registriert, in Akten ordnet und bereithält, um irgendwann gegen diese Menschen ihre eigenen Daten zu benutzen, sie über den Tisch zu ziehen, sie auszubeuten, sie anzuklagen, sie sogar, warum nicht, wenn nötig, mit falschen Informationen zu verdächtigen, für schuldig zu erklären und eben zu verhaften oder sogar zu ermorden und umzubringen. Ein solches Regime existiert. Dazu gibt es einen Kommentar im Spiegel von dieser Woche, der mir sehr gut gefällt. Ich werde ihn verlesen. Spiegel-Autor Klaus Brinkbäumer sagt Folgendes. Die NSA-Affäre ist zur BND-Affäre und inzwischen zur Affäre der Regierung geworden. Sie ist der größte politische Skandal unserer Zeit. Ein amerikanischer Geheimdienst, nach dem 11. September 2001 manisch-panisch geworden, sammelt alle Daten, die er nur bekommen kann, bricht, man muss noch mutmaßlich sagen, wahrscheinlich nicht, amerikanisches, deutsches und internationales Recht und geriert sich als geschlossene Gesellschaft inmitten unserer offenen. Begründet wird der Gesetzesbruch mit Sicherheitsinteressen. Doch es werden Skype-Gespräche, E-Mails, Kontaktdaten und vieles mehr von Konzernen, Politikern, EU-Institutionen und Beamten gesammelt, gegen die kein Verdacht besteht und die sich nicht schützen können, da sie gegen X-Keyscore, Prism und all die anderen Waffen der NSA nicht ankommen, weil Wirtschaft und Forschung, Kommunikation und Archivierung längst digitalisiert sind, bedeuten der Angriff der NSA, die Beihilfe des Bundesnachrichtendienstes und die Unterlassungen der Bundesregierung eine Attacke auf unsere Freiheit, unsere Werte, unsere Art zu leben. Meines Erachtens ist, meines Wissens, noch niemand verhaftet bzw. entlassen worden von den Verantwortlichen. Der Kommentator Brinkbäumer fährt fort. Zu einer realistischen Einschätzung von Geheimdiensten gehört das Eingeständnis, dass es Graubereiche gibt, weil mancher Rechtsbruch systemimmanent ist. Aber innerhalb der Dienste wird fein unterschieden. Auf fremdem Territorium ausländisches Recht zu brechen, jedenfalls Telekommunikationsgesetze, ist manchmal in Ordnung, meint er, weil sich nur so arbeiten lässt. Ganz anders wird der Rechtsbruch im eigenen Land bewertet, gegen das eigene Volk. Dieser ist auch innerhalb der Dienste demokratischer Staaten moralisch verrufen. Natürlich weiß dies die BND-Spitze, natürlich weiß es die Kanzlerin. Die Frage ist nun, ob Frau Merkel diesen Skandal einfach so aussitzen kann und sagen, nun müssen sich alle an einen Tisch setzen und gemeinsam darüber reden. Damit ist es wahrscheinlich nicht mehr getan. Im Gegenteil, das macht die Sache nur noch schlimmer. Bis jetzt wurde ja nur vertuscht, verharmlost und tief gestapelt. Es muss eigentlich was geschehen. Was? Ich weiß es nicht. Es müssen unerschrockene Richter vortreten und sagen, es sind Verbrechen, es sind Delikte, es gibt Gesetze und wir klagen an. Die Justiz, die unabhängige Justiz muss sich hier einmischen. Na, ja, weil du gerade eben gesagt hast, ne, bis jetzt wird niemand konkret angeklagt oder auch nur verdächtigt. Und ich fürchte eben, da können wir lange drauf warten. Ja, das hat man ja schon gesehen vor, wann war das, 1,5 Jahren oder so, wo dann bekannt wurde, dass die NSA den ganzen BND, also die alle Politiker, wollte ich sagen, in Deutschland ausspitzelt von einem kleinen Kreispolitikern angefangen bis zur Merkel. Und da war sie dann doch ein bisschen unangenehm berührt, wie das rauskam. Und jetzt hat also Obama dann danach beschwichtigt und sagt, er würde eine Ausnahme machen mit ihr. Alle anderen werden weiter bespitzelt. Ja. Jetzt die Hoffnung zu setzen, dass sich jemand findet, der da eine Anklage erhebt, was könnte das sein, wer könnte das sein, irgendein internationaler Gerichtshof, die stehen ja genauso unter Druck. Also ich fürchte, da wird nichts passieren. Aber übrigens will ich nur noch ganz schnell sagen, ich überlege mir ja ab und zu, wie wir alles anderen ändern können und wie wir die Vorherrschaft des US-Imperialismus wegkriegen. Und ich habe jetzt die definitive Lösung, ist mir jetzt eingefallen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, da lese ich doch vor ein paar Tagen, dass zum Thema Guantanamo auf Kuba, die haben ja da immer noch ihr Lager, die USA, und die bezahlen dafür 300 Euro im Monat. Also quasi eine Miete, dass sie dort, weiß nicht mehr, über 100 Quadratkilometer benutzen von dieser kubanischen Insel. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich 800 im Monat Euro abdrücke und die für die ganzen Guantanamo nur 300, das ist doch irgendwie ziemlich ungerecht. Na gut, aber jedenfalls die kubanische Regierung, die hat dann wenigstens die Würde, dieses Geld nicht anzunehmen. Ja. Die haben darauf verzichtet, 300 Euro im Monat zu kassieren. Und jetzt ist mir eingefallen, vielleicht sollten die das doch kassieren, diese 300 Euro. Warum? Dann könnten sie nämlich, wenn sie das eine Zeit lang kassieren, könnten sie dann hergehen und zum Beispiel der US-Mitteilung mitteilen, sie sollen jetzt die Miete auf ein anderes Konto überweisen. Und dann hätten sie die gleiche Möglichkeit wie jeder Hausbesitzer. Ne? Der ändert die Kontonummer und dann geht es verloren oder wird nicht zugestellt, der Brief, oder wird angeblich zugestellt und die Sachen werden gefälscht. Und dann kommt 2 Monate lang das Geld nicht auf das Konto. Und dann kann er den Mieter zurecht kündigen. Also das wäre doch eine Idee für diese Sache da in Guantanamo und den eins auszuwischen. Und dann würden die USA quasi auf der Straße stehen, wie jeder Zwangsgeräumte hier. Ja, ich frage mich gerade, wer hat diese Miete festgelegt einst? Das ist die Frage, als die Kubaner die Souveränität über ihre Insel ausgerufen haben mit der kubanischen Revolution in den 60er Jahren, da haben sie ja die Mafia und die Diktatur und ihre Klientel vertrieben aus Kuba, aber die Militärbasis der USA, die hat sich da zäh gehalten, und mich würde schon interessieren, welcher US-General auf zynische Weise denen gesagt hat, ihr kriegt 300 US-Dollar für dieses Areal, das wir einfach widerrechtlich besetzt halten. Na ja, klar, das müssen sie ja machen, sonst wäre das ja klar, wenn sie nichts zahlen würden, dann wäre das einfach Besetzung, Imperialismus. Aber so ist es ein frei ausgehandelter Vertrag zwischen zwei Partnern, ja, wie man das halt so im freien Westen macht. Gut, in diesem ganzen Zusammenhang wird es gleich noch ein paar Auszüge, das bringen wir aber im Katastrophenblock, aus dem längeren Interview geben, dass Herr Snowden, der Whistleblower, Edward Snowden, dem Spiegel letzte Woche gegeben hat. Er sagt da, die Welt braucht Deutschland jetzt. Er sagt das wirklich mit seiner ganzen Überzeugungskraft. Wir haben ja selber sehr oft ein schlechtes Deutschlandbild weltweit, beziehungsweise die Auslandsdeutschen, da gibt es ja viele Antideutsche, die sagen, Deutschland ist das Herz des Imperialismus, wir müssen es zerschlagen und alle diese Geschichten, das wissen wir ja auch. Aber viele Leute, und auch Snowden gehört dazu, sehen Deutschland als im Moment eine der wenigen funktionierenden Demokratien an und ein Staat, ein Land, wo noch Mechanismen in Reinkultur funktionieren, die man nutzen sollte, um gegen diese großen, brutalen Missbrauchsangriffe der Geheimdienste zum Beispiel und anderer Institutionen, der Mafien, der Korruption anzugehen. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Aspekt, den man sagen und erwähnen sollte. Ein bisschen Musik. Der bayerische Anarcho-Sänger Hans Söllner. Nicht alles ist schlecht, was aus Bayern kommt. Es ist ganz einfach, hey, schau her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter die, aber vier, gehen wir zwei. Das ist ganz einfach, hey, schau hier, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, gehen wir zwei. Ja, vier, gehen wir zwei. Hey, vier, gehen wir alle bei zwei. Du dich nicht täuschen, wenn wer sagt, er ist dein Freund. Wenn alles weiß von dir, kann's leicht passieren, er wird dein größter Feind. Wenn er deine Hand nimmt, dann muss er schon spüren, wie er vor ihm steht. Schau ihm in die Augen, dein besten Freund, und wenn es ist, schaut er nicht weg. Wenn es ist, schaut er nicht weg. Wenn es ist, dann schaut er nicht weg. Das ist ganz einfach, hey, schau hier, ich mach das vor. Da geh ma einen Schritt hinter dir, aber vier, geh ma zwei. Vier, geh ma zwei, ja vier, geh ma alle bei zwei. Tu dich nicht täuschen, wenn wer sagt, dass er dich mag. Gib lieber dem, der zu dir sagt, dass er dich hasst, eine kleine Chance. Und wenn heute herin ein Nazi neben dir sitzt, dann reden einfach an. Und überzeugen, dass er falsch denkt, sonst bist wie die da drum. Sonst bist wie die da drum, sonst bist genau wie die da drum. Das ist ganz einfach, schau halt her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, gehen wir zwei. Vier, gehen wir zwei, ja vier, gehen wir alle bei zwei. Tu dich nicht täuschen, wenn wer sagt, dass er die braucht. Das haben schon so viel gesagt und wir sie uns gehabt haben, haben sie uns alle bloß missbraucht. Eine schönere Beziehung soll, weil die gibt's bloß miteinander. Ja, frage mich, warum seid ihr dann nicht hier rund bei uns? Jetzt gebt's uns endlich die Hand, ja, gebt's uns endlich einmal die Hand. Ja, halt mal endlich einmal zusammen. Das ist so einfach, schau hier, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt hinter dir, aber vier gehen wir zwei. Vier gehen wir zwei, ja vier gehen wir alle bei zwei. Es ist Samstag, der 16. Mai 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit den aktuellen Themen vom Tage, übernommen aus der ARD 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Todesstrafe für Attentäter von Boston-Marathon. Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass der 21-jährige Chochar Tsarnaev hingerichtet werden soll. Mit seinem Bruder hatte er im April 2013 zwei Sprengsätze am Zieleinlauf des Boston-Marathons gelegt. Drei Menschen wurden getötet und mehr als 260 verletzt. US-Außenminister Kerry besucht China. Zum Auftakt seiner zweitägigen Reise forderte er seinen chinesischen Amtskollegen Wang auf, die Spannungen im südchinesischen Meer abzubauen. Die USA befürchten, dass Peking die Kontrolle über einige Gebiete übernehmen will. Mehrere Länder erheben Anspruch auf die Inselgruppe. FDP setzt Bundesparteitag in Berlin fort. Heute geht es um die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Der Vorstand fordert einen Kurswechsel in der Bildungspolitik und will die Rolle des Bundes bei der Finanzierung der Bildung deutlich aufwerten. Gestern war Parteichef Lindner mit 92,4% der Stimmen wiedergewählt worden. Offenbar weniger Geld für Jobcenter. Laut der Zeitung Die Welt plant Arbeitsministerin Nahles, die Fördermittel bis 2018 um rund 750 Millionen Euro zu kürzen. Das Geld werde für ein Sonderprogramm für Langzeitarbeitslose benötigt. Allerdings fehlten dann Mittel für Maßnahmen wie die Ausbildung junger Arbeitsloser, kritisieren die Grünen. Friedensabkommen für Mali unterzeichnet. Regierung und Rebellengruppen haben einen Vertrag unterzeichnet, der dem Norden des Landes mehr Autonomie geben soll. Im Gegenzug erkennen die Rebellen die Regierung an. Die Umsetzung gilt als fraglich, weil eine der wichtigsten Rebellengruppen, die Tuareg, den Vertrag nicht unterschrieben haben. Das Wetter im Süden und Osten freundlich, im Nordwesten dichte Wolken und etwas Regen, Höchstwerte 11 bis 23 Grad. Interessant, eben bei dem FDP-Parteitag sah man ein Riesentransparent, das hatten die da aufgehängt. Da stand doch tatsächlich als große Parole für den Neuanfang oder wie die das auch immer nennen wollen, German Mut. Das klingt wie eine angelsächsisch angeschnörkelte Werbebotschaft der Deutschen Bahn. German Mut. always friendly. Eine Nachricht zum Thema Rüstung. Rüstungsexporte liegt uns hier vor. Es geht um NVA-Panzer in den Irak. NVA, das war die Nationale Volksarmee der DDR. Die Bundesregierung hat dem Export von 280 Schützenpanzern vom Typ BMP-1 in den Irak zugestimmt. Dabei handelt es sich um Amphibienfahrzeuge sowjetischer Bauart aus dem Bestand der Nationalen Volksarmee NVA der DDR. Wir wissen ja, in der Wüste braucht man unbedingt Amphibienfahrzeuge und die Bestände der NVA sind natürlich hochmodern. Kleiner Scherz. Sie waren nach der Wiedervereinigung zunächst in den Besitz der Bundeswehr übergegangen und gelangten modernisiert nach Schweden. Nachdem die dortige Armee sie ausgemustert hatte, wurden sie nach Tschechien verhökert. Von dort gingen sie an die irakische Armee, die schon unter Saddam Hussein Fahrzeuge dieses Typs besaß. Der linken Abgeordnete Jan van Aken befürchtet, dass die Panzer schon bald von den Kämpfern der Terrororganisation IS erobert werden könnten. Die irakische Armee hat im vergangenen Jahr bereits ihre nagelneuen US-Panzerfahrzeuge kampflos dem IS überlassen, so van Aken. Es gibt auch Gerüchte, dass sie diese modernen Panzerfahrzeuge natürlich verkauft haben an den IS. Sie werden ja mit großzügigem Petrodollars aus Saudi-Arabien finanziert. Unsere Freunde. Werfen wir einen Blick in die gedruckte Presse. Ich hatte vorhin schon gesagt, den Spiegel von dieser Woche habe ich hier vorliegen, in der Printausgabe. Und raus bist du und rauf bist du. Die Lüge von der Chancengleichheit, warum schon die Geburt über Bildung und Aufstieg entscheidet. Da sieht man zwei Kinder, ein Oberklassenkind mit teurem kleinen Jackett, ungefähr 11 Jahre alt, und ein Unterklassenkind mit einer billigen New York Baseballkappe. Der guckt ganz trübe in die Zukunft und das Oberklassenkind schaut siegessicher und selbstbewusst in die Zukunft. Es geht um die deutsche Klassengesellschaft und um die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem. Doch kommen wir zum Skandal um die Spitzelaffäre der amerikanischen Geheimdienste und besonders des Geheimdienstes NSA und ihrer Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst. In Wahrheit bietet sich das Bild einer Krise brutal und einfach, schreibt der Spiegel. Die Bundeskanzlerin steckt in der Falle. Sie hat sich verfangen in ihrer großen Loyalität zu den USA und zu ihren engsten Berliner Vertrauten, in den Beschränkungen beim öffentlichen Umgang mit Geheimdienstinformationen im dubiosen Eigenleben des Bundesnachrichtendienstes und ganz besonders in ihrem eigenen Versagen, nicht schon viel früher für Aufklärung gesorgt zu haben, wo es Verdacht und Hinweise genug gab. Unter den Augen der Kanzlerin und des Kanzleramts soll ein deutscher Geheimdienst jahrelang einem ausländischen dabei geholfen haben, gegen deutsche Interessen zu handeln. Unglaublich. Merkels engste Vertraute, die Kanzleramtsminister Thomas de Maizière, ein gewisser Herr Ronald Pofalla und Peter Altmaier, wussten seit 2008 davon oder hätten es wissen können, führt der Spiegel aus. Aber bis vor 3 Wochen wurde behauptet, es gebe keine Erkenntnisse. Das pfiffen schon die Spatzen von den Dächern, Snowden hat es schon bewiesen und sie sagten immer noch, es gebe keine Erkenntnisse. Der Spiegel hat es publiziert, The Guardian, New York Times, alle. Aus dem Kanzleramt kam immer wieder dieselbe Melodie. Keine Erkenntnisse. Laut BND-Chef Gerhard Schindler hat der US-Geheimdienst NSA dank der Deutschen mehr als 1 Million verwertbare Überwachungsergebnisse seit 2008 erzielt. Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch, sagte Whistleblower Edward Snowden dem Spiegel. Gleich werden wir aus dem Interview zitieren. Die Massenüberwachung ist real. Es wird Industriespionage betrieben und die Nachrichtendienste arbeiten außerhalb der Wahrnehmung und der Kontrolle der gewählten Volksvertreter und der Justiz. Welche Krise, fragen sich immer noch die Leute im Kanzleramt. Das ist die Krise. Ja, also wie gesagt, leider ist nicht zu erwarten, dass sich da was ändert oder dass es abgeschafft wird oder reduziert wird. Im Gegenteil, das wird immer weitergehen. Auf der anderen Seite ist doch, finde ich, so ein positiver Punkt dabei bei dieser ganzen Geschichte. Wenigstens wissen wir das jetzt, ja. Jahrelang, jahrzehntelang kam ja kaum was durch. Und warum wissen wir jetzt, dass diese Sachen passieren? Wegen so Einzeltätern, sagen wir das. Und da war zuerst der Assange, der jetzt immer noch in London in der ecuadorischen Botschaft isoliert ist, sonst würde er sofort festgenommen, wenn er da rausginge. Und dann eben Snowden. Ja? Also immer noch ist es möglich für einzelne Leute, so Sand im Getriebe zu sein. Ne? Man muss ja nicht so weitergehen wie andere Einzeltäter, wie damals Georg Elser, wo er versucht hat, Hitler in die Luft zu sprengen. Aber der Einzelne kann eben immer noch was machen. Ja? Das finde ich eigentlich nett bei der Geschichte. Ja, kann ich voll zustimmen. Es kommt raus, wir sind froh, dass es rauskommt und wir haben zumindest die Möglichkeit, uns auf bescheidene Weise, aber immerhin zum Teil sogar wirkungsvoll zu schützen, indem wir wichtige Dinge mit der Hand auf Papier schreiben und das persönlich der anderen Person übergeben. Kein WhatsApp, kein Telefon, kein Internet zu benutzen. Dinge, die wirklich wichtig sind, Geheimnisse, persönliche Geheimnisse, liebe Kinder, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Jugendliche, 13, 14, 15, 16-Jährige, eure intimen Dinge, die ihr mitteilen wollt, schreibt sie auf Papier, gebt sie über einen Boten der Person, an die sie gerichtet sind, und bittet sie, diese auf keinen Fall zu fotografieren und auf ihren Computer zu laden oder ins WhatsApp oder ins Handy. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um sich zumindest in seinen intimsten Geheimnissen nicht bespitzeln zu lassen. Alle anderen Dinge muss man eben verschlüsseln, Verschlüsselungssysteme, unsere Politiker zwingen, auffordern, Druck machen, die Kommunikation besser zu schützen und weitermachen im Kampf für eine Privatsphäre. Ein paar Zahlen zum Thema. 33% der Befragten nach einer Spiegelumfrage geben an, dass durch die Affäre um die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA ihr Vertrauen in die Bundeskanzlerin gesunken ist. Für 63% hat sich nicht geändert. Das heißt, immerhin vertrauen noch 63% der Bundeskanzlerin, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass diese Frau, so toll man die vielleicht auch finden kann, mit ihrem Käthe-Kruse-Kopf und ihrer Hausfrauen-Ausstrahlung, da erwartet man einen leckeren Kuchen, den sie einem vorbeibringt, aber man erwartet nicht, dass sie die Geheimnisse des Landes den Amerikanern übergibt. Das hat sie gemacht. Interview Snowden. Interview 1, das heißt, der Spiegel hat noch weitere Teile dieses Interviews angekündigt. Whistleblower Edward Snowden, der ist übrigens 31 Jahre alt und lebt immer noch in Moskau im Exil, versteckt, damit ihn US-Schergen nicht verhaften, illegal verschleppen oder sogar umbringen. Er versteckt sich also in einem Land, das ihm mehr Freiheit einräumt als die USA. Snowden sagt, Sie haben mich im Juli 2013 auf der Titelseite mit meiner Aussage zitiert, dass BND und NSA unter einer Decke stecken. Danach habe ich in einem Interview mit der ARD noch einmal darauf hingewiesen, dass die NSA auch Informationen über Siemens abgreift, wenn sie den Interessen der USA dienlich sind. Selbst wenn es dabei nicht um Sicherheitsfragen geht. Es gab damals Zweifel, jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch. Die Massenüberwachung ist real. Es wird Industriespionage betrieben und die Nachrichtendienste arbeiten außerhalb der Wahrnehmung und der Kontrolle der gewählten Volksvertreter und der Justiz. Es wird Zeit, dieses Problem anzugehen. Spiegel, nach Bekanntwerden der neuen Vorwürfe gab es Rücktrittsforderungen gegen ehemalige Kanzleramtsminister und BND-Präsidenten. Snowden darauf: Aus meiner Sicht geht es nicht um Einzelpersonen oder die politischen Aussichten von CDU und SPD. Es geht um die Systeme. Es geht darum, ob wir das Modell einer freien Gesellschaft, den Wert der Privatsphäre und vertrauenswürdige Partnerschaften an andere Generationen weitergeben können. Spiegel, plötzlich reden in Deutschland alle über Selektoren. Können Sie uns erklären, was es heißt, wenn der BND den Suchbegriff EADS in seine Systeme einspeist? Snowden, man kann sich diese Selektoren wie ein Fischernetz vorstellen, das Geheimdienstmitarbeiter in diesen Ozean an Kommunikation auslegen, der durch die Massenüberwachung entsteht. Es gibt enge Selektoren, die ein spezielles Smartphone einer einzelnen Person überwachen oder weitergefasste, die beispielsweise ein ganzes Unternehmen oder das E-Mail-System eines Ministeriums ins Visier nehmen. Bei der NSA können Analysten, wie ich einer war, jeden Selektor eingeben, ohne dabei im Vorfeld einen Genehmigungsprozess durchlaufen zu müssen. Einige wenige Selektoren müssen einen Filter passieren. Aber diese Filter basieren auf derart simplen Algorithmen, dass jeder gute Analyst sie einfach umgehen kann. Eine Prüfung findet in der Regel nur nachträglich statt und meist auf Zufallsbasis. Üblicherweise wird nun ein einstelliger Prozentsatz aller Suchen von Analysten noch einmal von einem anderen Menschen überprüft. So, es gibt also so gut wie keine Kontrolle und die Menschen, die das nachher nochmal überprüfen, die machen das in so einer geringen Stichzahl, dass man nichts merken kann. Der Spiegel. Der BND hat von den NSA Millionen Suchmerkmale übernommen. Bei Stichproben fand er Zehntausende, die er selbst als problematisch einstufte. Sind das aus Sicht eines NSA-Analysten alltägliche Größenordnungen? Snowden, das ist atemberaubend viel. Diese Größenordnungen würden in einem System mit einer echten Aufsicht und juristischen Kontrolle, indem die Analysten ihre Suchbegriffe gegenüber den Vorgesetzten begründen müssen, niemals zusammenkommen. Solche Zahlen können nur im Kontext von Massenüberwachung entstehen. Tja, so sieht's aus, meine Damen und Herren. Massenüberwachung ist real. Tun wir nicht so, als würde das keine Konsequenzen haben. Wir sagen, die suchen doch nur die bösen Terroristen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wir sind doch gut. Da haben wir schon vor Jahren drüber gelacht und ich schmettere noch einmal ein hässliches Lachen so einem Argument entgegen. Ha, ha, ha. Massenüberwachung beinhaltet nämlich Konsequenzen in jeder Richtung. Konsequenzen von Abzocken, Konto ausspähen, persönliche Geheimnisse weiterleiten, persönliche Geheimnisse ausbeuten, Menschen unter Druck setzen, Menschen manipulieren, Kriege erzeugen. Es gibt eine lange Liste von Fällen, wo das schon passiert ist, wo Menschen schon aufgrund von einer Überwachung und aufgrund von falschen Anschuldigungen hinter Gittern verschwunden sind, wo Leute aufgrund von einer falschen Anschuldigung von einer Drohne umgebracht wurden. Denken wir nur an den Drohnenkrieg. Schon allein aus diesem Grunde müsste man die Massenüberwachung anprangern und abschaffen. Ja, wenn es bei dieser ganzen Repression wirklich nur gegen die Terroristen ginge, ne, dann könnte man das ja einfach so machen, wie jetzt so wie die ARD ihre Nachrichten in 100 Sekunden angefangen hat. Todesstrafe für die Terroristen in Boston. Bei uns geht's im Moment noch anders zur Sache, obwohl natürlich wahrscheinlich die hiesige Polizei viel weniger Mittel zur Verfügung hat wie die NSA. Also da werden junge Leute, die am Parlament demonstrieren, dann so 3 Jahren verknackt. Und im Baskenland übrigens, da wird auch immer ziemlich totgeschwiegen, da passiert genau das Gleiche. Ne? Da kriegen dann 6 Jahre 7 Leute, die angeklagt waren, noch mehr, aber 6 davon werden zu 7 Jahren verknackt. Warum? Die haben noch nicht mal demonstriert oder sowas. Die gehören einfach nur der sogenannten Jugendorganisation von ETA an, SESI, für so geht's hierzu, ja. Und Todesstrafe, wo gibt's sie noch? Jetzt gestern oder vorgestern kommt die Nachricht aus Valparaíso in Chile. da gab es eine Demonstration von Lehrern und von Studenten gegen die Bildungsreform von der Michelle Bachelet, die zwar auf der einen Seite das hinterlassene Bildungssystem von Pinochet und seinen Nachfolgern jetzt korrigieren will und verbessern will, aber es ist doch ein sehr verwässertes Projekt inzwischen geworden, und dagegen wird massenhaft in Chile demonstriert, und also über 100.000 Leute. Und jetzt konkret in Valparaíso, da ging die Demonstration schon zu Ende, und dann zwei junge Leute wollen noch Graffitis an der Hauswand anbringen. Dann kommt der Sohn vom Hausbesitzer raus mit dem Revolver in der Hand und erschießt die, ja, 18 und 25 Jahre alt. Jetzt Todesstrafe, ja. Da kann man natürlich jetzt sich fragen, ist das gerecht, ist das ungerecht, was da passiert ist, ne? Und klar, aus der Sicht vom Hausbesitzer ist das schon eine angemessene Bestrafung, ne? Die sind vorgegangen gegen das oberste Heiligtum im Kapitalismus, das Privateigentum, ne? Das ist die heilige Kuh, um die sich alles dreht, was man nicht antasten darf. Und natürlich geht es gar nicht um Enteignung in so einem Fall, noch nicht mal um Betreten oder Befahren des Privateigentums. Ne? Allenfalls eine Hauswand beschmutzen durch ein Graffiti, ne? Parolen sprühen, das reicht schon. Nach dem Motto, wehret den Anfängen. Ja? Also Todesstrafe gibt es da auch. Ja, man wundert sich ja immer, warum eine alte Frau, die im Kaufhaus eine Kerze gestohlen hat, die 80 Cent wert ist, zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Das ist auch ein Klassiker in unserem Privateigentumsregime. Das ist natürlich der Präzedenzfall. Es geht nicht um die Höhe des Schadens, es geht um den Versuch selbst, Privateigentum zu reprivatisieren. Anders wird natürlich mit Korruption umgegangen. Die klauen zum Teil öffentliche Gelder, und das ist natürlich ein Kavaliersdelikt, und diese Herrschaften laufen zu 99% alle frei rum, genießen die geklauten Millionen, die sie auf irgendwelche Steuerparadiese verbracht haben, und dieses Gesindel wird natürlich von der Justiz selten und dann auch sehr schonend angetastet. Naja, genau, Korruption. Ja. Zu dem Fall, da wo die jungen Leute wegen verknackt wurden, weil sie am Parlament demonstriert haben, da hat sich dann die Generalitat, die Landesregierung, als Privatkläger auch noch eingeschaltet, ja, was er aber niemals tut, wenn es um Korruptionsfälle geht, ja, wo doch das öffentliche Interesse 100.000-mal schwerer betroffen ist. Kommen wir zu einem anderen Thema. Frankfurt am Main, Berlin. Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt vor einem Missbrauch der Notenbanken als Retter Griechenlands. Dem Handelsblatt in der Freitagsausgabe sagte er, die Erweiterung des Rahmens für sogenannte ELA-Notkredite, Emergency Liquidity Assistance, so heißt das ELA, beziehungsweise Notfall-Liquiditätshilfe auf zuletzt 80 Milliarden Euro, sei, Zitat, mit Blick auf das Verbot der monetären Staatsfinanzierung nicht in Ordnung. Griechische Banken bekommen auf normalem Weg kein frisches Geld mehr von der Europäischen Zentralbank EZB und sind daher auf die teureren ELA-Kredite angewiesen. Diese vergibt die griechische Zentralbank. Der EZB-Rat muss aber zustimmen und könnte die Notdarlehen mit 2/3 Mehrheit stoppen. FDP-Chef Patrick Lindner sprach sich am Freitag auf der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei dafür aus, Solidarität mit Griechenland nur noch bei Exekution streng marktwirtschaftlicher Reformen zu üben. Was das bedeutet, wissen wir. Streng marktwirtschaftliche Reformen sind Löhne kürzen, Leute entlassen, Sozialleistungen abbauen, öffentliche Gesundheitssysteme privatisieren. Gefährlicher als das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro sei sein Verbleiben unter den falschen Bedingungen, weil das ein Konjunkturprogramm für alle Linkspopulisten in Europa wäre. Ja, so hetzen also die Banken. Dann gibt es einen kleinen Artikel in der Jungen Welt zum Thema NSA-Ausschuss. In der Spionageaffäre erhöht die Opposition den Druck gegenüber dem Bundeskanzleramt. Grüne und Linke hätten für den 22. Mai eine Sondersitzung des NSA-Untersuchungsausschusses mit der Vernehmung von Innenminister Thomas de Maizière, CDU, beantragt, sagte die linke Obfrau Martina Renner am gestrigen Freitag der Deutschen Presseagentur in Berlin. De Maizière war von 2005 bis 2009 Chef des Kanzleramts. Bereits damals soll der Bundesnachrichtendienst BND für den US-Geheimdienst NSA auch den Datenverkehr europäischer Instanzen abgeschöpft haben. Das Kanzleramt hat die Aufsicht über den BND. Presseüberblick, die junge Welt. Wir lassen uns weder provozieren noch einschüchtern. Ein Artikel über die G7-Proteste, Blockadetraining vor Rheinmetallzentrale. Der Düsseldorfer Polizei passt das nicht. Dazu gibt es in der jungen Welt ein Gespräch mit Johannes Dörrenbecher. Auf Menschenjagd, neofaschistische Partei will Ort eines Dortmunder Kirchenasyls in Erfahrung bringen und fahndet nach einer Familie. Das Amtsgericht duldet selbsternannten Stadtschutz. Selbsternannter Stadtschutz, das klingt erstmal harmlos, dahinter verstecken sich aber faschistische Patrouillen. Also eine sogenannte Freikorps-Mentalität breitet sich aus in Europa. Ein längerer Artikel zum Thema Führungskräfte bei der NPD. 11 Führungskräfte waren angeblich Quellen für den Verfassungsschutz. V-Leute in der NPD angeblich 2012 abgeschaltet. Landesvorstandsfrau und NSU-Zeugin Schmidt sei keine Verräterin. Der braune Sumpf in Deutschland, diese Verquickung zwischen Mördern, Neonazis und Verfassungsschutz, scheint unentwirrbar zu sein. Und wir hoffen nur, dass der NSU-Untersuchungsausschuss da ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringt. Gibt es bald einen Streik an der Berliner Charité? Verstärkung gefordert. Verdi-Gewerkschaft kündigt Urabstimmung unter Pflegekräften der Uniklinik an. Springen wir rüber in die Taz. Vom heutigen Samstag, dem 16. Mai. Debatte BND-NSA-Skandal. Da kommt die Taz mit einem langen Artikel. Jeder Verdacht wird entsorgt. Der Skandal um die Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und US-Geheimdienst NSA zieht größere Kreise, wie wir hier auch gesagt haben, ohne weitere Folgen. Friedensabkommen für Mali ohne die Tuareg. Ein Abkommen soll im westafrikanischen Mali Frieden bringen. Eine wichtige Gruppe, die Tuareg, unterschreibt nicht. Hat der Plan dennoch eine Chance? Thema Macht. Ein Finanzbeamter zündet eine geplante Unterkunft für Ausländer an. Er wollte etwas Gutes tun und musste sich mit dieser Haltung nicht allein fühlen. Auch eine interessante Affäre. Im Spiegel war ein längerer Artikel über diese Geschichte, dass da eben ein Typ, der als Finanzbeamter arbeitet, nachts loszieht und zündet eine Ausländerunterkunft an. Vielleicht muss man ja dankbar sein, dass der Angeklagte vor Gericht nicht gesagt hat, er habe doch nur spielen wollen. Stattdessen erklärt er, ich dachte, ich tue etwas Gutes. Ein herzerwärmender Satz. So schreibt die Taz in ihrer Ausgabe von heute. Die gute Tat des 39-jährigen Finanzbeamten, er zündete ein Haus in seiner Nachbarschaft an, in das einen Tag später 6 irakische Flüchtlinge hätten einziehen sollen. Die eigene Familie, aber auch Frauen und Kinder der Umgebung, hatte er vor den Asylbewerbern schützen wollen und war damit zunächst ganz erfolgreich, denn das Gebäude war nach dem Brand unbewohnbar. Es ist keine neue Erkenntnis, dass rechtsradikale und ausländerfeindliche Positionen nicht nur von gröhlenden, glatzköpfigen Männern vertreten werden, sondern in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu finden sind. Für den Bielefelder Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heidmeier ist die Frage nach den Ursachen für Aggressionen gegen Gruppen, die als fremd empfunden werden, zum Lebensthema geworden. Optimistisch stimmen die Ergebnisse seiner Forschungen nicht. Eine vielbeachtete Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung kam 2010 zu dem Ergebnis, dass die Angst vor Überfremdung in der Gesellschaft zunimmt. Und gerade veröffentlichten Wissenschaftler der Universität Leipzig eine Untersuchung, aus der hervorgeht, dass Ausländerfeindlichkeit auch oder sogar besonders dort weit verbreitet ist, wo es fast keine Ausländer gibt. Schutz und Ordnung ist wahre Arbeit. Weitere wichtige Themen: Flüchtlingsunglück vor der Küste Libyens, Staatsanwälte bestätigen Opferzahlen. Auf Grundlage von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen wurden die Ereignisse vom 19. April nachvollzogen. Es hätte sogar noch mehr als 800 Tote geben können. Der Bundestagscomputer wurde angegriffen. Der Feind lauert im Glasfaserkabel. Das Datennetz des Bundestages ist einer Hackerattacke ausgesetzt gewesen, wie der Parlamentssprecher bestätigt. Der Ursprung und das Ausmaß ist noch unklar. Dann vermeldet die Taz einen Polizeiskandal in Miami. Kein Freund und Helfer. 230 Mails mit rassistischen und pornografischen Inhalten wurden bei einer internen Untersuchung entdeckt. Auch die Aufklärung von Kriminalfällen wurde behindert. Das passiert, wenn man eine Polizeitruppe unterhält, die aus dumpfen Schlägern und ungebildeten Neonazis besteht. Dann bringt die Taz einen Artikel über die Pannenwaffe G36, jetzt auch noch Vetternwirtschaft. Das Verteidigungsministerium prüft, ob es beim Sturmgewehr G36 Verstrickungen seiner Beamten mit dem Waffenproduzenten Heckler und Koch gegeben hat. Ja, da sollen Sie mal gucken. Springen wir rüber auf die Internetseite des Spiegel. Wir hatten jetzt Junge Welt, Taz, blicken wir noch in den Spiegel. Der kommt mit einem Foto zum Thema Todesurteil für Boston-Bomber. Das Foto zeigt die Schuhe der Getöteten. Der Marathon-Bombenleger von Boston soll hingerichtet werden. Überlebende und Angehörige der Opfer spüren zwar Erleichterung, aber keinen Trost. Der Vollstreckung der Todesurteile werden lange juristische Auseinandersetzungen vorausgehen. Dann ein Streit zwischen Gabriel und Steinmeier. Die streiten über die NSA-Suchliste. Was passiert mit der NSA-Suchliste? Vizekanzler Gabriel fordert vehement die Freigabe. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht das anders. Er übermittelte dem SPD-Chef nach Spiegelinformationen telefonisch seine Bedenken. Steinmeier will also diese Suchliste mit diesen Selektoren verstecken, damit die Öffentlichkeit sie nicht bekommt. Ich kann seine Argumente jetzt schon erklären. Das kann nur den Terroristen helfen. Das würde dem Terrorismus helfen und die Sicherheitsinteressen der Bundesregierung gefährden. Bla, bla, bla, bla, bla. Eine weitere große Meldung, die im Spiegel im Internet zu lesen ist mit Fotos, ist das Drama vor der asiatischen Küste, beziehungsweise vor den asiatischen Küsten. Tausende Menschen treiben hilflos auf Booten vor den Küsten südostasiatischer Staaten. Doch die haben ihre Grenzen größtenteils dicht gemacht. Nun verlangen die USA von den verantwortlichen Ländern mehr Engagement. Ausgerechnet die. Aber immerhin, sie haben Obama. Crash am Anleihemarkt, die Zinsen steigen weiter. Seit gut 3 Wochen steigen die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen in einem atemberaubenden Tempo. Ist das die Wende zum Guten für deutsche Sparer oder ist lediglich eine riesige Spekulationsblase geplatzt? Werner, du bist doch da immer gut informiert. Was ist da passiert? Wo hast du deine Ersparnisse angelegt? In Hedgefonds, in der Karibik oder wo sind die? Ich glaube, die Ersparnisse, die legen mich um. Nicht ich lege die an. Na gut, nee, also konkret jetzt über die letzte Entwicklung, da weiß ich nicht, aber alles andere ist doch klar, ist super klar, es kommt zum nächsten Super-GAU in der Finanzwelt und das Einzige, was man eben nicht weiß, wird es nächste Woche passieren oder im halben Jahr oder in vielleicht 2 Jahren, ja. Das müssen wir halt dann abwarten. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 24 años. Beenden wir den Katastrophenblock mit dem Thema Migration. Die EU plant, robust, wie sie das nennen, gegen Schlepperbanden vorzugehen. Robust vorgehen ist ein Orwellscher Neusprech. Robust vorgehen heißt immer töten und bombardieren. Soldaten sollen Flüchtlingsschiffe zerstören, auf hoher See und an der Küste Libyens. Ein riskantes Unterfangen. Wie soll man auf hoher See ein Flüchtlingsboot zerstören, das doch dann sehr wahrscheinlich voll ist mit Flüchtlingen? Mit einer Drohne bombardieren. Die Kanzlerin wurde deutlich, wie selten, schreibt der Spiegel. Wir waren uns alle einig, dass wir dem zynischen Geschäftemachen der Schleuser die Grundlagen entziehen müssen. Das sagte sie auf einer großen Konferenz der EU. Militärisches Handeln müsse in Betracht gezogen werden. Dabei sei ausdrücklich auch an die Zerstörung von Booten gedacht. Die Staatschefs beauftragten Federica Mogherini, die hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, zügig zu prüfen, wie eine solche Mission organisiert werden kann. Damit ist klar, sagt der Spiegel, dass die EU weiter vor allem auf Abschreckung setzt. Statt über eine großzügigere Aufnahme von Asylbewerbern zu befinden, für eine gerechtere Verteilung innerhalb der EU zu sorgen oder eine neue Einwanderungspolitik zu organisieren, die ihren Namen verdient, beschäftigen sich die maßgeblichen Instanzen in Brüssel vorrangig mit der Frage, wie man möglichst viele Flüchtlinge von Europas Küsten fernhalten kann. Dafür plant die EU einen Krieg gegen die Schleuser. Eine derart ungewisse Mission hat es in der Geschichte der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsinteressen noch nicht gegeben. Ja, zu dieser Geschichte da, die werden natürlich die offizielle Version wird natürlich sein, nicht besetzte, sondern Flüchtlingsboote zu bombardieren, sondern solange die noch, also in Libyen zum Beispiel, an der Küste sind. Aber das wird zwei Tage, wenn sie damit anfangen, zwei Tage gehen, bis die ersten Nachrichten auftauchen, dass, wenn zum Beispiel die Abfahrt von einem Boot geplant ist für Donnerstag, dass dann am Mittwochabend schon ein paar Flüchtlinge da drin sind, ne, und da übernachten, ne, zum Beispiel. Ne. Also, und dann kommt natürlich dazu, die Boote, die sie da lokalisieren an der Küste, woher wissen die Drohnenflieger, dass jetzt das Flüchtlingsboote sind oder normale Fischerboote? Und dann werden sie natürlich alles da bombardieren, was sie nur sehen. Dann wird den Fischern die Lebensgrundlage zerstört und dann sind es die Nächsten, die wieder ansprechbar sind für Islamisten und die dann auch versuchen abzuhauen oder abhauen müssen, dann flüchten müssen, weil sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Ich habe ja eine Landkarte, die der Spiegelabdruck vor mir liegen. Das ist übrigens auch ein riesiges Operationsgebiet. Das umfasst den ganzen Norden Afrikas. Das geht vom Westen Libyens bis rüber an die Grenze Ägyptens. Das sind Tausende von Quadratkilometern. Und das ist das geplante Operationsgebiet zur Bekämpfung von Schleuserbanden. Ganz offiziell ist das die Karte des Einsatz- und Operationsgebietes. Eindrucksvolle Dimension. Demnach haben also die Anti-Schleuser-Gruppen nicht nur die Hoheitsgewässer von Libyen und teilweise von Ägypten und Tunesien, sowie Hafenanlagen und kleine Werften im Küstenbereich im Auge. Dem Konzept zufolge sollen die Einsatzkräfte bis tief nach Libyen vordringen und die Strukturen der Schleuserbanden zerschlagen. Das heißt, die werden auch die Lager angreifen, wo die Schleuserbanden die zu schleusenden Menschen versammeln, oder die Häuser, wo sie wohnen, oder die Höfe, in denen sie hausen und so weiter. Ist also unglaublich. Meine Damen und Herren, hiermit endet der heutige Katastrophenblock im Niemandsland. Das muss ich allerdings schnell dazu sagen, das habe ich geschrieben, bevor ich Kinder gehabt habe. Aber ich kann es immer nur singen. Weihnachten steht vor der Tür und ich frage ein Kind, sag einmal, was wünschst denn du dieses Jahr? Und ich sag mir geschwind, Ich wünsch mir einen Panzer, der wie eine Fahrt gescheit schießt. Ein Flugzeug, das voll Bomben ist, das habe ich schmeißt im Krieg. Ich wünsch mir ein U-Boot, das voll Torpedos ist. Und eine echte Geißel, der ihn einschlagen kann ins Gefries. Weihnachten steht vor der Tür und ich frage ein Kind, sag einmal, was machst jetzt du dieses Jahr? Und ich sag mir geschwind. Ich wünsch mir ein Fallbeil, womit man die Menschen kippt. Ein Flugzeug zum Entluftjung mit 100 Leuten besetzt. Ich wünsch mir ein Messer, da kann ich eins kalbieren. Und zwei Daumen in Schrank, da möchte ich meine Schwester schikanieren. Weihnachten steht vor der Tür und ich frage ein Kind, sag einmal, was machst jetzt du? Und es sagt mir geschwind. Ich wünsch mir ein Peitschen, womit man die Neger trischt. Am Bunker führt kein Nacken, wo das Gas reinzischt. Ich wünsch mir ein Kutten, so wie vom Ku Klux Klan. Und zum Leitaufhänger, da möchte ich einen ganzen großen Baum. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und ich frage ein Kind, sag einmal, was machst jetzt du dieses Jahr? Und ich sag mir geschwind. Ich wünsch mir eine Puppen, die sie wehrt, eine Puppen, die gescheit schreit, wenn's vergewaltigt wird. Ich wünsch mir ein Atomkraftwerk, das wo nicht funktioniert, ein Flugplatz, wo's vor lautem Lärm dein Verstand verlierst. Weihnachten steht vor der Tür und mich fragt meine Frau, sag einmal, was machst jetzt du dieses Jahr? Und ich weiß ganz genau. Ich wünsch mir ein Land, in dem keine Kinder sind. Und wenn, dann sollen wir Kinder spielen mit Legos und mit dem Kran, wo einer nur den anderen mag und nicht bloß schaut aufs Gate. Da sagst du, dieses Jahr kriegst du nichts von mir, das gibt's nicht auf der ganzen Welt. Oh Mann, ich wünsche mir bloß ein Land, in dem keine Kinder sind. Und wenn, dann sollen wir Kinder spielen mit Legos und mit dem Kran. Wo einer nur den anderen mag und nicht bloß schaut aufs Gate. Da sagst du, dieses Jahr kriegst du nichts von mir, das gibt's nicht auf der ganzen Welt. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Die letzten 20 Minuten, die letzte Viertelstunde im Niemandsland hat begonnen, ist eingeleitet. Es gibt ein paar Nachrichten zum Thema Kino. Zum Thema Kino gibt es einiges zu sagen. Für alle Freunde von Mad Max ist das ein herrliches Wochenende. Es gibt nämlich eine Fortsetzung dieser Wüstensaga. Und da habe ich zweierlei gehört. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Aber ich habe gehört, dass der Film grottig sein soll. Voll mit Effekten und ermüdenden Effekten, wo alles explodiert und ständig in die Luft fliegt. Andererseits habe ich heute Morgen... Das kann aber auch ein Merchandising, Sympathie und bezahltes Auftragskritikgespräch gewesen sein. Da heißt es, toll gemacht, sogar mit feministischen Lehren und Anspielungen, Mad Max. Ich lese mal gerade einen kurzen Auszug aus der Spiegelkritik. Es ist nicht klar, heißt es hier, wer sich da von wem hat inspirieren lassen. Die Terrororganisation Islamischer Staat, IS, von George Miller, dem australischen Actionregisseur, oder Miller von den Propagandavideos der Brutalo-Islamisten. Ihre Bilderwelten sind sich da jedenfalls verblüffend ähnlich. Grimmige, maskierte Krieger, die mit Geländewagen und Motorrädern durch die Wüste rasen, mit Maschinengewehren und Flammenwerfern auf der Ladefläche. Das ist ausnahmsweise keine weitere Selbstinszenierung der Terroristen, sondern eine Szene aus Millers neuem Spielfilm Mad Max Fury Road. Die hat am vorgestrigen 14. Mai Christi Himmelfahrt ausgerechnet beim Festival von Cannes Premiere gehabt und startet nun an diesem Wochenende hier überall in Deutschland, aber auch hier in Spanien in den Kinos. Mad Max in den Kinos. Bis dahin macht das Studio Warner Bros. Um das Werk eine Fortsetzung des legendären Rachedramas Mad Max von 1979 mit Mel Gibbs ein großes Geheimnis. Nur ein paar Werbetrailer stehen im Netz. Die zeigen eine apokalyptische Materialschlacht in Staub, gedreht in der Wüste von Namibia übrigens, mittendrin der Brite Tom Hardy als neuer Mad Max und Oscar-Preisträgerin Charlize Theron mit kurzgeschorenen Haaren, Armprothese und irrem Blick. Regisseur Miller, der ist mittlerweile 70 Jahre alt, der auch schon Kinderfilme wie Schweinchen Babe in der großen Stadt inszeniert hat, komme bei Mad Max Fury Road ohne Sex und fast ohne Dialoge aus, schreibt das Magazin Entertainment Weekly. Auch der Plot dürfte manchem Extremisten gefallen. Im Mittelpunkt steht ein Warlord, der Frauen versklaven lässt, damit sie seine unterernährten Truppen mit Muttermilch versorgen. Achtung! Den Kriegern wird ein glücklicheres Leben im Jenseits versprochen. Es fehlen eigentlich, so der Spiegel, nur die 72 Jungfrauen. Also eine vernichtende Kritik eigentlich, dieser Spiegelartikel. War es nicht knapp über 80? Ich weiß nicht mehr so genau. Nee, das war irgendwas mit 70. Die Huri. Ja, die Jungfrauen. Naja gut, also jedenfalls, mich zieht es nicht so sehr rein in solche Filme. Ich warte mal ab, bis du reingehst und wenn du mir den dann empfiehlst, dann kaufe ich mir vielleicht die Eintrittskarte. Wenn er mir aber dann nicht gefällt, dann will ich das Geld zurück. Ja, ich kämpfe. Ich bin nicht so sicher, da reinzugehen. Ich überlege es mir noch. Also ich gehe lieber in andere Filme und wer heute in Barcelona ist, hat eine wunderschöne Gelegenheit, Kino zu gucken, sowohl Kurzfilme wie auch längere und zwar alles gratis. Ja. Heute ist der letzte Tag vom Festival de Cinema Anarquista. Also anarchistisches Kinofestival, 3 Tage, heute ist der letzte Samstag und es fängt schon um 2 Uhr an mit einem, wer will, gemeinsamen Mittagessen. Und da gibt es dann Vegetarisches und Getränke und sowas und dann ab 16 Uhr werden die Filme vorgeführt. Zum Beispiel Up Against the Wall, Motherfuckers. Oder El Popolo Vuole Caigude del Sistema. Oder Asfaltar Bolivia. Mit Präsentation, also die den gedreht haben, die werden da sein. Und der kürzeste Film ist 3 Minuten, aber dann gibt's auch bis zu 2-stündigen Filmen. Und das Ganze endet dann, der letzte Film beginnt dann 23.15 Uhr, also ab 16 Uhr. Wo findet das alles statt? In La Casa de la Montaña, Casa mit K, wie sich das gehört, von K de Ocupa. Und das ist jetzt im oberen Teil von Barcelona. Die Straße heißt Avinguda de Santuari, in der San Giuseppe de la Montaña, Nummer 33. Aber das ist ganz einfach zu finden. Man fährt mit der Metro bis zum Plaza Lesseps, dann geht man Richtung Osten, die Travesera de Dalt, und dann sieht man plötzlich auf der anderen Straßenseite, also auf der Bergseite, wahnsinnige Mengen von Touristen, die alle zum Parque Güell wollen. Und wenn man also vom Plaza Lesseps kommt, die erste Straße, die da hochgeht, da ist diese Avinguda del Santuario de San Giuseppe, Nummer 33, Casa de la Montaña, ab 16 Uhr. Das ist heute. Und dann noch ein Film wieder, Goethe nimmt das Mittwochskino, führt das Mittwochskino weiter. Das ist 20 Uhr am nächsten Mittwoch, Roger de Flor 224, natürlich auch Eintritt frei, allerdings empfiehlt sich's früher zu kommen, ab 19 Uhr, weil es normalerweise immer voll wird, ab 19 Uhr die Karten am Eingang unten im Foyer. Der Film heißt Knallhart von Detlef Buck, Farbe, Deutschland 2006. und der geht, spielt in Berlin. Da eine Mutter mit ihrem 15-jährigen Sohn zieht aus einem der besseren Viertel nach Neukölln und ist jetzt im in einer ganz anderen Welt. Der Junge, also seine Mitschüler, eben in diesem Viertel in Neukölln, kein stabiles Umfeld, keine Perspektive, wird schikaniert. Und um sich gegen die Schikanen zu wehren, macht er jetzt bei einer von den Gangs mit, die es da gibt. Also verspricht eigentlich dieser Film. Keine Ausreden, also Kino ist angesagt an diesem Wochenende. Es gibt genug guten Filmstoff. Eine Nachricht, die alle Blues-Fans erschüttert und getroffen hat: B.B. King ist tot. The Thrill is Gone. Das war eigentlich das Lied von B.B. King, der Hit. Ich werde nie vergessen, als ich dieses Lied zum ersten Mal hörte, war ich hingerissen und weg. B.B. King, The Thrill is Gone. Riley B. King muss man auf der Bühne erlebt haben. In den letzten Jahrzehnten, auf einer seiner zahlreichen Abschiedstourneen, saß da kein zusammengesunkener Greis auf einem Stuhl. King tanzte auf diesem Stuhl, schaukelte hin und her, spielte mit dem Mikrofon, scherzte mit den anderen Musikern. Dazu sang er den Blues auch dann, wenn er ihn auf seiner elektrischen Gitarre spielte. Für King gab es da keine Unterschiede. Wo der Gesang aufhörte, begann das Spiel und umgekehrt. Dann wurde er nicht nur zum Bluesboy, wie er sich selbst nannte, sondern zum König, beinahe aller Musiker, die jemals eine verstärkte Gitarre in der Hand hatten. Dann wurde er zu B.B. King. Geboren wurde er 1925 auf einer Baumwollplantage im Delta des Mississippi. Sein kulturelles Umfeld war komplett auf die Kirche ausgerichtet. Die Mutter und die Großmutter sangen Sonntag für Sonntag im Gospelchor von Reverend Archie Fair, der seine Gottesdienste selbst auf der Gitarre begleitete und dem talentierten Knaben das Spiel beibrachte. Im Alter von 7 Jahren, sagte B.B. King später, wollte er nichts anderes als ein Prediger mit Gitarre sein. Er suchte nicht den Blues, der Blues suchte ihn. Am 14. Mai ist Riley B. King in seinem Haus in Las Vegas verstorben. Als B.B. King allerdings hat er längst jene Unsterblichkeit erreicht, die nur den größten Künstlern vorbehalten ist. Auch wir im Niemandsland trauern mit um diesen großen Musiker, B.B. King. The Blues Goes On. Ja. Gut, noch eine Veranstaltung für nächste Woche, die auch sehr viel verspricht, und zwar eine Diskussionsveranstaltung auch im Goethe-Institut am Dienstag schon um 19.30 Uhr. Titel: Schreiben über Nationalsozialismus und Frankismus, Faszination oder Notwendigkeit. Und das muss man sagen, die 4 Leute, die da kommen, um zu diskutieren, sind also alles sehr gute, qualifizierte Leute. Das kommt leider nicht immer vor bei allen Leuten, die da auftauchen im Goethe-Institut. Die Diskutanten werden sein Rosa Sala Rose aus Barcelona, eine Essay-Autorin, also viele Bücher geschrieben, unter anderem Fugitivos del Nazismo en España. Dann Placid García Planas, der arbeitet bei La Vanguardia, war Kriegsberichterstatter in vielen Ländern, hauptsächlich da in Asien und im Europa, im arabischen Raum. Und auch eines seiner Bücher ist zum Beispiel Como vendemos misiles, los disparamos y enterramos a los muertos. Ja. Dann der dritte, ein gewisser Carlos Collado Seidel, der ist Prof für Geschichte an der Universität Marburg. Sein Schwerpunkt ist Geschichte Spaniens. Und wer alles moderiert, ist ein anderer Prof von der Uni am Baskenland, Jesus Casquete. Und interessant ist, die ersten beiden, die ich gerade erwähnt habe, also Rosa Sala-Rose und Placid García Planas, die haben letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Der Marquis und das Hakenkreuz, César González Ruano und die Juden im besetzten Preis. Jetzt, wer ist dieser César González Ruano? Reporter, Journalist, auch Buchautor. Und da gab es einen Preis, 40 Jahre lang, in der Franco-Zeit wurde dieser Preis geschaffen. Und plötzlich gab es diesen Preis nicht mehr. Der wurde abgeschafft letztes Jahr, 2014, nachdem das Buch erschienen ist von diesen zwei Leuten. Die haben also rausgefunden, wer das eigentlich ist, also so eine sehr zwielichtige Gestalt, ja, der dann zuerst wegging aus Spanien und dann sich auf der einen Seite vor den Nazis verstecken musste, von der Gestapo, aber dann doch irgendwie kollaboriert hat. Und wegen der Veröffentlichung von dem Buch wurde also der Preis abgeschafft und weil das Buch hat also sehr viel Aufsehen erregt hier in Spanien, aber muss man auch dazu sagen, gar nicht so sehr wegen den Handlungen von diesem Typen, Ruano, sondern weil die Autoren eben so einen hochgeschätzten Schriftsteller wagen anzugreifen. Naja gut, jedenfalls als Ausgangspunkt und jetzt das Thema ist Debatte über den Umgang mit der Vergangenheit, also sowohl Deutschland wie auch Spanien. Das also am nächsten Dienstag um 19:30 Uhr im Goethe-Institut. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemandsland. И я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Ja, das war's, Werner. Wir müssen raus. Vielen Dank für die Informationen und ein schönes Wochenende. Dann gehen wir einfach raus und rauchen eine Zigarette. Und es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein bis nächsten Samstag. Agur. Agur. Thrill is gone. Live at Montreux 1993. Yo, B.B. King ist tot, wir trauern um ihn. Kurios, der Mann wurde wirklich von allen Seiten respektiert. Er tat es mit unverbrüchlicher Demut und Bescheidenheit, alles was er tat. Und noch bis ins höchste Alter, in manchen Jahren sollte er sogar 360 Auftritte gehabt haben. Einer seiner letzten Auftritte übrigens führte ihn 2012 ins Weiße Haus, wo er zusammen mit Mick Jagger Buddy Guy und Jeff Beck Sweet Home Chicago spielte, mit US-Präsident Obama am Mikrofon. Seine letzte Tournee musste er wegen seines Gesundheitszustandes unterbrechen. Nun ja, wir wissen, Obama ist Blues-Fan, Obama hat ihn öffentlich auch geehrt und so viel Widersprüche muss man auch leider in Kauf nehmen in unserer Welt, dass ein Typ wie Obama, der einerseits die Drohnen losschickt, andererseits einen Mann wie B.B. King im Weißen Haus ehrt. Meine Damen und Herren, werden Sie glücklich, haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Niemandsland verabschiedet sich. Schauen Sie ins Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Wird es ab Dienstag den Podcast von dieser heutigen Sendung zum Nachhören geben. Tschüss. Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber